Kundgabe 6134. Empfangen durch Berthard oder am 13.12.1954. Rätselhafte Lichterscheinungen. In dem Dunkel, das über die Erde gebreitet ist, brauchen die Menschen viel Licht. Und ob sie auch zumeist nicht bereit sind, Licht anzunehmen, ob sie auch zumeist lieber in der Finsternis wandeln, mein Licht von oben wird ihnen dennoch zugeführt. Denn die erbarmende Liebe der Lichtwelt drängt sich dazu, euch Menschen Hilfe zu bringen. Und unzählige Wesen des Lichtes sind euch Menschen auf Erden nahe, immer bereit, ein Licht in euch zu entzünden, euch leise zu drängen, Werke der Liebe zu verrichten, auf dass in euch ein Licht aufleuchte und euren Geist erhelle. Ich selbst habe meine Heerscharen angewiesen, ihren Liebedrang an euch zu betätigen, und mein Wille ist auch der ihre. Gerade in der letzten Zeit vor dem Ende, wo die Finsternis immer tiefer wird, ist die Erde von Lichtwesen umlagert, die ihre Kräfte zur Erde strömen lassen und auch überall geöffnete Herzen finden, denen sie Licht bringen können. Vor dem Ende wird ihr Liebewille immer mächtiger und veranlasst sie mitunter zu ungewöhnlichem Wirken, das Lichterscheinungen ihr Wirken offensichtlich beweisen. Erscheinungen, die kein satanisches Blendlicht sind, sondern deutlich auf eine andere Macht hinweisen. Erscheinungen, die beglücken werden wie meinen, jedoch Furcht und Entsetzen einjagen meinen Gegnern, die nichts glauben wollen und doch etwas erleben, was nur durch den Glauben erklärt werden kann. Meine Lichtboten sind angewiesen, ihre Kraft in meinem Willen zu gebrauchen. Und wo es gilt, ein Rettungswerk zu vollbringen, da scharen sie sich zusammen und wirken mit vereinter Kraft. So, dass überall ihre Tätigkeit ersichtlich ist, dass ihr Lichtreichtum zur Erde strahlt, in einer allen Menschen ersichtlichen Weise. Lichterscheinungen rätselhafter Art werden die Menschen vor dem Ende gedanklich beschäftigen. Und es wird nicht einfach sein, diese Erscheinungen natürlich zu erklären, was die Wissenschaft zwar versuchen wird. Lichterscheinungen rätselhafter Art werden auch zu Vermutungen Anlass geben, die völlig irrig sind. Doch wer Licht suchet, der wird es auch finden. Denn meines Reiches Bewohner erkennen jedes Menschen Gedanken, und sie nehmen sich dessen an, der im guten Willen forschet und nach Licht verlangt. Denn Himmel und Erde, das Reich des Lichtes und das der Finsternis, sind mir untertan. Und alles Vollkommene, Licht durchstrahlte, hilft mit, die Finsternis auf der Erde zu vertreiben. Und es wird sich auch in Erscheinung bringen, weil dies mein Wille ist, dass den Menschen auf der Erde noch jede Hilfe geleistet wird, die sie erretten kann, wozu alle Wesen des Lichtes ständig bereit sind. Amen.